10 Uhr, guten Morgen, die Nachrichten mit Friede Gutmann. Das Weiße Haus in Washington hat die Gesprächsbereitschaft aus Bagdad begrüßt, zugleich aber vor zu großen Erwartungen gewarnt. Außenminister Baker schätzt die Kriegsgefahr jetzt sogar noch größer ein. Denn Washington geht von einer starren Haltung Saddam Husseins aus. Zudem will Irak das Palästinenserproblem mit der Golfkrise verknüpfen, das aber lehnen die USA strikt ab. Präsident Bush will sich heute in einer Fernsehansprache an die amerikanische Nation wenden. Washington hat den Waffendeal mit Saudi-Arabien verschoben. Mit Blick auf die Golfkrise müsse nochmal genau geprüft werden, welche Waffen tatsächlich gebraucht werden, hieß es. Die versprochenen Waffenlieferungen in Milliardenhöhe waren im Kongress auf starken Widerstand gestoßen. Die Post will die Telefongebühren um 14% anheben. Vor allem bei der Grundgebühr und bei Ortsgesprächen müsse man kräftig zulangen, sagte Telekom-Chef Ricke. Nur so sei die Sonderabgabe von 5 Milliarden Mark an die Staatskasse zu finanzieren. Diese Summen fordert Finanzminister Weigel. Gleichzeitig kritisierte Ricke, dass die Bundespost für die Finanzierung der Einheit bluten müsse. Die Entscheidung über den Weigel-Plan soll in der zweiten Runde der Koalitionsverhandlungen fallen. Der SED-Devisenbeschaffer Schalk Golodkowski soll auch weiterhin seine dunklen Geschäfte betreiben. Das schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. In Zürich hat Schalk angeblich zusammen mit Ex-DDR-Außenhandelsminister Beil und dem früheren österreichischen Finanzminister Androsch eine Unternehmensberatung gegründet. Zur Kundschaft gehören nach Spiegelangaben westliche Finanziers, die sich in osteuropäischen Ländern eine goldene Nase verdienen wollen. Die Stadt Bonn ist im Wasser abgeschlagen. Die Schwimmweltmeisterschaften 1994 werden nicht in Bonn, sondern in Rom ausgetragen. Diese Entscheidung fiel gestern Abend am Rande der Titelkämpfe im australischen Perth. Die Bonner Pressesprecherin Monika Bröcker sagte zu dieser Entscheidung: Das Auswärtsspiel in Perth ist jetzt zwar verloren gegangen, aber wichtiger ist, dass wir ein Heimspiel hier gewinnen, das gegen Berlin. Und das ist im Moment entscheidender. Das waren die Nachrichten. Es ist 10:03. Das Wetter. Frischer Wind und graue Wolken am Himmel, so zeigt sich das erste Wochenende im neuen Jahr. Gegen Mittag lässt sich vor allem in den östlichen Landesteilen auch mal die Sonne sehen, aber sie wird von aufziehenden Regenwolken bald wieder verdeckt. Die Temperaturen bewegen sich um 5 Grad. Thank you. Minuten nach 10 ist es ganz genau. Guten Morgen an diesem Samstag. Das ist leider gut mit Stefanie auf dem Plattenteller und Stefan Mawpirowski am Mikrofon. Hallo. Wir haben eine ganze Menge zu bieten für Sie hier heute. Wo bleibt die Musik? Da ist die Musik. Ute läuft los. Und zwar viele, viele Spiele. Den Bandreher werden wir spielen, das Hit-Wort-Rätsel. Dann geht es um den nicht abgeschlossenen Roman. Ein Schnipsel habe ich für Sie und die Unvollendeten. Also eine ganze Menge. Bleiben Sie dran. Das erste Spiel in knapp 10 Minuten für Sie. Tolle Preise haben wir natürlich auch. Es tut nicht mehr weh, endlich nicht mehr weh, wenn ich dich zufällig mal wieder sehe. Es ist mir egal, sowas von egal, und mein Puls geht ganz normal. Muss nicht glauben, dass ich ohne dich nicht klarkomm. Ich komm sehr gut zurecht, kannst ruhig glauben, all die anderen Frauen, die sind auch nicht schlecht. Versicherung voll bezahlt. Die Wohnung sieht jetzt anders aus, nichts erinnert mehr an dich. Ich hab alles knallbunt angemalt. Wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, geh ich in die Kneipe und sauf mir einen an. Du sagst, da wär ne Trauer in meinem Gesicht. Was für ein Quatsch, das ist doch nur das Kneipenlicht. Aber ich komme drüber weg. Und vor allem komme ich drüber weg, wenn ich mir hier angucke, wie toll unsere RTL-Reisetasche aussieht. Super, die können Sie gleich gewinnen im RTL-Banddreher. Fangen wir mit einem schwierigen Spiel heute an. So bin ich. Ein bisschen Denksport am Samstagmorgen. Wir haben ein Lied zerhäckselt. Vielleicht kriegen Sie raus, wie es heißt. In wenigen Minuten bei uns der Banddreher um eine Reisetasche. There is nothing that is wrong. Wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go. Won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone? Der Banddreher. Ganz genau der. Um gleich 20 nach 10 am Samstagmorgen. Ich wollte heute Morgen meinen Lieblingshit aufnehmen und habe meinen alten Kassettenrekorder genommen. Und dann ist Folgendes mit dem Tonkopf passiert. Ja! Und Jetzt weiß ich nicht mehr, was das für ein Ding ist. Ich kann es nämlich nicht mehr hören. Es hat noch ein bisschen was aufgenommen und was dabei rausgekommen ist, spiele ich Ihnen jetzt vor. Und wenn Sie wissen, wie dieser Hit heißt, dann geht es für Sie um eine RTL-Reisetasche. Dann also angerufen 00352 1331. Aber wir sind gemein, heute ist es nicht einfach. Achtung, hier ist unser Banddreher. Wie heißt dieser Hit richtig? Das nervt, was? Ja, das hältst du im Kopf nicht aus. Ne, trotzdem, wir spielen es trotzdem. 00352 1331. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Ganz Deutschland rätselt immer noch, was für ein Hit haben wir da verhäckselt. Wir werden gleich die Lösung geben. Haben Sie noch ein bisschen Geduld. What kind of man would I be? Was für ein Mann wäre ich wohl, wenn ich unseren Banddreher nicht auflösen würde, huh? RTL Banddreher. Ganz genau. Der wird jetzt gespielt. Christoph Lemmer hat versucht, das ganze Ding vorhin mitzusingen. Er hat wieder nicht verstanden, dass es also kein Hit ist. Na gut, der erste Kandidat, der es versucht, unseren Banddreher zu knacken, heißt Werner Kretz. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Und was war es denn, Werner? Das war von ABBA, I Have a Dream. Nee, das ist leider falsch, Werner. Jo. Nachher gibt es das nächste Spiel in einer Viertelstunde nochmal probieren, ja? Okay. Alles klar, und jetzt habe ich am Telefon die Ingrid Müller aus Speicher. Hallo Ingrid. Ja, hallo, guten Morgen. Ingrid, Mal sehen, ob Sie mit der Situation fertig werden. Ganz genau, das interessiert uns jetzt. Was war es denn, Ingrid? Ja, das war It Must Have Been Love von Roxette. Meinen Sie das bestimmt? Ja, doch. Woran haben Sie es erkannt? Ja, ich habe einfach ein bisschen zugehört und dann irgendwie kombiniert und dann kam ich drauf. Wow, gewonnen! Das ist in jedem Fall richtig. Es geht eine Reisetasche nach Speicher. Ingrid, herzlichen Glückwunsch. It Must Have Been Love war aus dem Film Pretty Woman. Ja, das freuen Sie sich drüber. Das ist wirklich eine Überraschung. Okay, prima. An diesem Samstag, der geht gut los. Ja, klar. Was müssen Sie heute noch machen? Ingrid, arbeiten oder sowas? Nee, ein bisschen putzen, nur mal gucken. Ja gut, das ist keine Arbeit für Sie, sagen Sie. Nee, eigentlich nicht. Okay, alles klar. Und demnächst mit einer Reisetasche zusammenputzen. Ja, dann geht's in Urlaub. Dann geht's in Urlaub mit der RTL-Reisetasche. Ja, so genau. Muss das sein, ganz genau. Ingrid, einen schönen Tag noch. Okay, danke. Hier ist der Hit jetzt wieder geordnet. Tschüss, Ingrid. Ja, tschüss. Roxette, Must Have Been Love. Das war's. Das nächste Spiel bei uns, das Hitworträtsel. In einer knapp einer Viertelstunde. Ist das nicht, ey, Alter, du, ist das nicht ein neues, ey. Das ist ganz genau das Ding. Ein Mikrofon. Radio. Gibt's jetzt zu gewinnen. Im Hitworträtsel nach diesem Hit. Das ist der Silver Dagger. Also mit Golddollars oder so kann ich nicht dienen, aber mit einem tollen Mikrofonradio. Mit knapp 5 Minuten im Hitworträtsel. Viele Hits hintereinander ergeben ein Wort. RTL, das Hitworträtsel. Ganz genau, spielen wir jetzt um 20 vor 11 am Samstag, wenn Sie gerade aufgestanden sind, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Party oder Disco-Besuch oder was auch immer gestern anlag, war schön. Jetzt wird gespielt um ein RTL-Mikrofonradio. Das können Sie doch gebrauchen zum Frühstück, ne? Dann können Sie schon bereits morgen uns wunderbar hören und empfangen. Das Ding ist nämlich toll. Wir spielen unser Hitwort-Rätsel, das heißt, wir haben viele Hits hintereinander geschnitten und die Anfangsbuchstaben der Titel, also Interpreten, sind völlig egal. Die ergeben ein Lösungswort, nur die Titel. Interpreten kann ich Ihnen sagen, Neil Diamond ist dabei, Toto, George Harrison, die Carpenters zweimal, Beatles und die Rolling Stones. Aber die Titel sind wichtig. Anfangsbuchstaben hintereinander weggelesen ergeben unser Lösungswort heute, an diesem Samstag. Aufgepasst, hier ist das Hitwort-Rätsel. Song, song, blue, everybody knows one. Haben Sie es rausgekriegt? Dann nichts wie ran ans Telefon 00352 1331. Es geht um ein RTL-Mikrofonradio. Das Hitwort-Rätsel. werden wir jetzt auflösen, zusammen mit der Jasmin Marchetti aus Niederkerschen. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen. Wie geht's dir? Es geht so. Es geht. Bisschen aufgeregt vielleicht? Nein, ein bisschen, ja. Ja, ach, wir machen das ganz ruhig zusammen. Ja. Was glauben Sie denn, wie unser Wort heißt, Jasmin? Samstag. Es ist richtig. Es ist wirklich Samstag, sehr geistreich von uns, aber die Lösung stimmt in jedem Fall. Jasmin, dafür gibt es ein RTL-Mikrofonradio. Ja, danke schön. Na, das können Sie gut gebrauchen. Ja, für die Kinder schon. Ja, wo kommt das hin? Ja, ich habe 2 Kinder, ich werde es mal sehen. Also irgendwo im Kinderzimmer irgendwo landet das schon, dann. Ja. Sind die denn schon wach, die Kinder? Der eine ist wach, ja, die andere ist bei der Oma. Ach so, aber wahrscheinlich auch schon. Naja, es ist 15:45 schon durch, also... So langsam müssen die schon aufgestanden sein. Gut, Jasmin, ich bedanke mich fürs Mitspielen. Dankeschön. Bleiben Sie noch ein bisschen dran. Eine kleine Sekunde, weil wir lösen das Rätsel zusammen auf für alle anderen, die nicht so gut aufgepasst haben. Ah, ja? Auch Sie. Ja, kleinen Moment, Jasmin, hier kommt's nochmal. Das war das S von Song Sang Blue, Neil Diamond. Everybody knows one. Africa, das A von Toto. This is George Harrison, M, My Sweet Lord. Das ist Carpenters Nummer 1, das S von Sing. Und hier das T, Top of the World. Die Beatles, A, All You Need Is Love. Und schließlich noch das G von Get Out of My Cloud, die Rolling Stones. Jasmin, hallo? Ja, können die letzten habe ich nicht mehr mitgebracht. Macht nichts. Ich wusste nicht, das Wort schon. Das macht nichts. Das war auch gar nicht mehr nötig, wenn man die ersten 5 hat. Das ist gar nicht mehr so schwer. Ne? Können Sie ein bisschen Englisch, Jasmin? Ein bisschen, ja. Sagen Sie mal 1, 2, 3 auf Englisch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I was feeling so bad. What I had, I said, Doctor, Doctor, Mr. MD, Doctor, now can you tell me what's ailing me, Doctor? He said, yeah, yes, indeed. All I really need, good love. Now give me that good love, good love. Mikrofonradio ist rausgegangen nach Niederkerschen. Das nächste Spiel gibt es in 20 Minuten in der zweiten Stunde von RTL Leider Gut an diesem Samstag. Da geht es um ein Badehandtuch. Ja, das wollte ich aber auch meinen, dass es da noch ein bisschen weitergeht. Geht es um ein Badehandtuch im nicht abgeschlossenen Roman. Okay, in knapp 20 Minuten. 11 Uhr, guten Tag, die Nachrichten mit Friede Gutmann. Trotz der Gesprächsbereitschaft Bagdads hat die westliche Welt nur gedämpfte Hoffnungen auf einen Frieden am Golf. US-Außenminister Baker sagte, die Kriegsgefahr sei sogar noch größer geworden, da eine Kehrtwende Saddam Husseins nicht zu erwarten sei. Und auch in Bonn ist man besorgt. Die deutsche Botschaft in Israel hat den im Lande verbliebenen Deutschen heute Morgen geraten, ihre Koffer zu packen. Die Die Deutschen werden aufgefordert, Israel bis zur Klärung der Lage umgehend zu verlassen. Der SPD-Geheimdienstexperte Penner rechnet im Falle eines Golfkrieges auch mit Anschlägen in der Bundesrepublik. Die Sicherheitsvorkehrungen, vor allem auf den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf, müssten deshalb in der nächsten Woche verschärft werden, sagte er. Die ersten Transportmaschinen der Bundeswehr sind in der Türkei gelandet. Die letzte der 10 Maschinen war gestern gegen Mitternacht in Oldenburg abgeflogen. Bis zum 10. Januar sollen 212 Soldaten mit 18 Alpha-Jet-Jagdbombern in die Türkei verlegt werden. Ziel der deutschen Flieger ist es, den Irak von einem Angriff auf die Türkei abzuhalten. Neben Washington hat auch die IG den irakischen Außenminister zu einem Gespräch in der kommenden Woche nach Luxemburg eingeladen. Der Bonner Außenminister Genscher sagte, wer nicht schießen will, muss reden. Erklärtes Ziel der Europäischen Gemeinschaft sei der Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait, dann könne man sich allen Fragen zuwenden. Telefonieren könnte in Zukunft erheblich teurer werden, dann nämlich, wenn es nach den Plänen von Finanzminister Weigel geht. Er verlangt von der Post eine Sonderabgabe von 5 Milliarden Mark zur Finanzierung der Einheit. Dies sei aber nur zu leisten, wenn die Telefongebühren entsprechend erhöht werden, sagte Telekom-Chef Ricke. Er denkt an eine Erhöhung der Grundgebühren auf 35 Mark und eine Halbierung des Zeittaktes im Ortsbereich von 8 auf 4 Minuten. Das waren die Nachrichten. Es ist 11 Uhr und 3 Minuten. Das Wetter. Frischer Wind und graue Wolken am Himmel, so zeigt sich das erste Wochenende im neuen Jahr. Gegen Mittag lässt sich vor allem in den östlichen Landesteilen auch mal die Sonne sehen, aber sie wird von aufziehenden Regenwolken wieder verdeckt. Die Temperaturen bewegen sich um 5 Grad, morgen wird's frühlingshaft mild. He heard a wild old howl. Also nicht den Fährmann bezahlen, aber weiter RTL hören. Hier ist die zweite Stunde von RTL leider gut am Samstagmorgen. Es ist 7:07. Das nächste Spiel ist der nicht abgeschlossene Roman. Es geht aber um RTL Badetuch, das sie gewinnen können. Ich muss Ihnen leider sagen, Christoph Lemmer hat sich damit die Füße abgetrocknet. Das muss er öfter mal tun, weil er permanent in irgendwelche Fettnäpfchen reintritt. Ich hoffe, es gefällt Ihnen trotzdem. Tolles Ding. In knapp 10 Minuten. Abgeschlossene Roman. Ganz genau, den werden wir jetzt spielen. Es ist 10:45 am Samstagmorgen. Und unser nicht abgeschlossener Roman von heute spielt in Schweden, genauer gesagt in Stockholm. Rund 265.000 Mark konnte ein Bankräuber ergaunern, der in dieser Woche eine Filiale der Stockholmer Bank überfiel. Mit der Beute und einem Komplizen zusammen konnte der Mann flüchten. Bisher fehlt jede Spur und es wird auch schwer werden, den Gangster zu identifizieren, denn... Ja, hier hört er auf, unser Roman. Hier steht nichts mehr. Wie könnte es weitergehen? Hier ist Ihre Fantasie gefragt. Wie hat sich der alte Schwede unkenntlich gemacht? Also nicht diese alte Masche mit dem Strumpf überm Kopf oder sowas. Oh, hatte eine bessere Idee. Und wenn Sie eine Idee haben, was er gemacht hat, dann rufen Sie doch bei uns an 00352 1331, und wer die richtige Lösung findet, bekommt ein RTL-Badetuch. Ganz so schwer will ich es nicht lassen. Kleinen Tipp möchte ich Ihnen geben. Es könnte sein, vielleicht, dass man ihn in der Sowjetunion, genauer gesagt vielleicht in Moskau und dort in relativ hohen Kreisen suchen wird. Mehr wird jetzt nicht verraten. Rufen Sie uns an 00352 1331. 1966. Was hat er nur gemacht? Hat er sich vielleicht eine Elefantenrüssel angeklebt oder einen Hut von Louis Trenker aufgesetzt? Oder ist er am Handstand in die Bank gegangen? Was hat unser Bankräuber in Schweden gemacht? Die Lösung gibt's in 4 Minuten in RTL Leider gut. RTL, der nicht abgeschlossene Roman. Ganz genau, der wird jetzt aufgelöst. Was hat unser Bankräuber in Schweden gemacht? Am Telefon begrüße ich die Kirstin Hans, oben aus Kiel. Guten Morgen, Kirstin. Guten Morgen. Hört man uns in Kiel? Über Kabel, nehme ich an. Ja, richtig. Dann kommen wir in bester Stereoqualität zu Ihnen ins Haus. Das ist völlig korrekt. Ja? Ja. Gut, Kirstin, was glauben Sie denn? Er hat eine Maske von Gorbatschow aufgehabt. Das ist richtig. Ah, schön. Direkt drauf gekommen? Direkt drauf gekommen, und zwar haben sie das am Anfang der Woche in den Nachrichten gebracht. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass sowas passieren kann. Na gut, ist erlaubt. Das beweist nur, dass unser Roman stimmt. Ja. Also es ist tatsächlich so gewesen. In der letzten Woche gab es einen Banküberfall auf die Stockholmer Bank und der Typ hat eine Gorbatschow-Maske aufgehabt. Keine schlechte Idee. Ja, es ist aber so von vornherein keine besonders gute Idee, eine Bank zu überfallen. Nein, das ist richtig. Das unterstütze ich natürlich auch nicht. Gut, Kirstin, alles klar. Es gibt von uns ein RTL-Badetuch. Ich hoffe, das können Sie gebrauchen. Super, ja, immer doch. Haben Sie schon geduscht heute Morgen? Nein, heute Morgen noch nicht, aber gestern Abend. Okay, ja, dann das nächste Mal mit einem schönen, großen, flauschigen RTL-Badetuch, ja? Werde ich mal machen. Alles klar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss, Kerstin. Das war's. Ein RTL-Badetuch geht nach Kiel. Und das nächste Spiel gibt's bei uns in 20 Minuten, naja, 25 Minuten. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Was für ein Hit. Jetzt geht es um mein RTL-Mikrofonradio im Schnipselspiel. Aufgepasst, ich spiele Ihnen den Anfang einer Platte vor und Sie sagen mir sofort, zu welchem Titel er passt. Aber es ist sehr kurz. Na, das ist ja so kurz, wollte ich es eigentlich auch nicht machen. Also jetzt nochmal ein zweiter Versuch für das RTL-Schnipsel. Was ist das für eine Platte? Das ist doch wohl nicht wahr. Ich muss gleich von hier an zu weinen. Hier. Jetzt dritter Versuch. So, was war das? 00352 1331. Und wenn jetzt diese Platte nicht losläuft, dann... Ah! Gott sei Dank. Viertel vor zwölf ist es genau. RTL leider gut am Samstagmorgen. Einen schönen guten Morgen, wenn Sie jetzt gerade aufgestanden sind. Langsam werden Sie zum Langschläfer, wenn Sie es vielleicht gerade erst eingeschaltet haben. Unser Programm am Telefon ist die Hildegard Wilmes aus Braunlauf und die möchte unser Schnipselspiel knacken. Guten Morgen, Hildegard. Ja, guten Morgen. Was glauben Sie, was es gewesen ist? Das war One More Night von Sandra. Wow, gewonnen! Richtig, Volltreffer. Direkt erkannt? Ja, direkt. Wir hatten relativ viel Falsche hier. Ich habe mich schon gewundert, weil so schwer war es nicht, Hildegard, nein, oder? Überhaupt nicht. Nein. Können Sie ein RTL-Mikrofonradio gebrauchen? Ja, doch. Mhm. Gut, was sind. Hoppla, das ist ein bisschen laut, das Schnipsel, was wir hier anspielt. Wo wird es bei Ihnen stehen, das Radio? Ja, in der Küche wohl. Ja, da steht es auch gut. Hat ja. Also UKW und Mittelwelle. Das heißt, Sie können uns auf allen Frequenzen hören, die Sie überhaupt da finden können und Lust haben. Gut? Ja, danke schön. Hildegard, ich bedanke mich auch fürs Mitmachen. Wir spielen ja. Sandra in voller Länge. Mögen Sie den Titel? Ja, sehr. Gut, alles klar. Dann genießen Sie ihn jetzt. Ja, danke. Okay, tschüss, Hildegard. Ja. Minuten vor 12 ist es an diesem Samstagvormittag. RTL leider gut heißt die Sendung. Und in der nächsten Stunde erwarten Sie zwei tolle Spiele. Wir werden in unser Promi-Taxi einsteigen und da gilt es, einen Prominenten zu erraten. Zu gewinnen gibt es ein Badetuch. Das Ganze in einer Viertelstunde, also so zwei Platten nach den Nachrichten ungefähr. Und später können Sie dann noch ein wenig bei uns singen und da geht es wieder um eine RTL-Reisetasche. Guten Tag, die Nachrichten mit Friede Gutmann. Die Deutschen in Israel sollen ihre Koffer packen. Das hat die deutsche Botschaft in Tel Aviv den Landsleuten empfohlen. Im Hinblick auf die zugespitzte Lage in der Golfregion sei von einem Aufenthalt im Nahen Osten abzusehen. Das Auswärtige Amt bezeichnete dies als reine Vorsichtsmaßnahme. Es sei kein Evakuierungsplan, sondern ein Vorschlag zur persönlichen Krisenvorsorge. Frankreich will sich in der Golffrage von den Positionen Washingtons lösen. Staatspräsident Mitterrand betonte, Frankreich sehe sich nicht als Gendarme der Welt. Paris werde nicht über den Rahmen der UNO-Resolution hinausgehen. Schon nach Ankündigung eines irakischen Truppenabzugs aus Kuwait werde Frankreich nach Ablauf der Frist am 15. Januar keine Soldaten mehr für einen Krieg aufbieten. Telefonieren könnte in Zukunft erheblich teurer werden, dann nämlich, wenn es nach den Plänen von Finanzminister Weigel geht. Er verlangt von der Post eine Sonderabgabe von 5 Milliarden Mark zur Finanzierung der Einheit. Dies sei aber nur zu leisten, wenn die Telefongebühren entsprechend erhöht werden, sagte Telekom-Chef Ricke. Er denkt an eine Erhöhung der Grundgebühren auf 35 Mark und eine Halbierung des Zeittaktes im Ortsbereich von 8 auf 4 Minuten. Bei der Berliner SPD geht es heute um die Zukunft des noch amtierenden regierenden Bürgermeisters Walter Momper. Im Rathaus Schöneberg beraten die Delegierten über die künftige Besetzung der Spitzenpositionen. Momper hat bereits Ansprüche für das Amt des Wirtschaftssenators angemeldet. Dagegen gibt es aus den Reihen der Partei Widerstände. Für eine Spitzenposition in der Großen Koalition ist auch der bisherige SPD-Fraktionschef Dietmar Staffelt im Gespräch. Dem sowjetischen Ministerpräsidenten Ryschkow geht es wieder besser. Er könne bereits aufstehen und seine Mahlzeiten am Tisch einnehmen, sagte seine Frau Ludmilla. Ryschkow hatte vor 10 Tagen, kurz nach der Rücktrittserklärung von Außenminister Schewardnadze, einen Herzinfarkt erlitten. Zum Sport. Der Münchner Michael Stich ist beim Tennis-Grand Prix im australischen Adelaide im Halbfinale. Er bezwang den Amerikaner Jimmy Arias mit 3:6, 6:3 und 6:3. Noch heute trifft Stich im Halbfinale auf den an Nummer 2 gesetzten Jim Courier. Das waren die Nachrichten. Es ist 12 Uhr und 2,5 Minuten. Das Wetter. Es bleibt heute fast überall stark bewölkt. 9:09. Hier ist RTL leider gut. Dritte Stunde mit zwei super Spielen. Gleich steigen wir in unser RTL-Promi-Taxi. Wer dort drin sitzt, verrate ich Ihnen natürlich noch nicht. Das wäre ein bisschen langweilig. Das müssen Sie nachher schon rausfinden. Es geht um ein großes, flauschiges RTL-Badetuch. Das können Sie gewinnen im Promi-Taxi. Fahren Sie eine Runde mit. Ich kann jetzt schon mal sagen, unser Taxifahrer ist relativ dämlich. Das ist gut für Sie, denn sonst hätten wir keine Rätsel daraus machen können. Es gilt, einen Prominenten zu erraten in knapp 10 Minuten bei uns in RTL und leider gut. Hey, noch genau 3 Minuten und 57 Sekunden bis zum RTL Promi-Taxi. Dieses Esquire State Building. Ja, die trägt ja immer so verrückte Klamotten, diese Stars. Und erzählt hat die ganz ohne Interaktion, also ohne Punkt und Komma und Bindestrich und immer von ihrer komischen Freundin, von dieser Emma Schwarzer oder Alice oder wie diese italienische Sängerin heißt. Naja, also ich bin heute ziemlich durcheinander. Übrigens, die Frau, die hat neulich auch einen Bimbo gekriegt, diese Auszeichnung für tolles Fernsehen. Und eine neue Show kriegt sie auch in diesem Jahr. Aber wie heißt die noch? Ich bin jetzt total von den Socken. Also wie von... Hey, Hella! Ne, Holla! Jetzt hätte es bald gekracht. Ja, unser Taxifahrer, in der Tat etwas verwirrt. Wen hat er denn da jetzt transportiert? Wenn Sie es wissen, rufen Sie uns an. 00352 1331. Es gibt ein RTL-Badehandtuch zu gewinnen. Ein riesengroßes, flauschiges. Kann man 24 Schwarzwaldelche mit abdecken. Das haben wir selbst ausprobiert, können Sie mir glauben. 00352 1331. Oh, people. Hey, Leute, wer sitzt wohl im RTL-Promi-Taxi? Die Lösung gibt's in 5 Minuten. Das RTL-Promi-Taxi. Ganz genau, das gibt's jetzt. Es ist 3 Minuten vor 1:30 und meine erste Kandidatin heute Morgen ist die Doris. Guten Morgen, Doris. Guten Morgen, hallo. Doris, gibt's bei Ihnen schon Mittagessen jetzt so langsam? Ja, gleich. In 10 Minuten ist es soweit. Was gibt es denn? Grünkohl. Oh, Grünkohl. Mit Metwurst. Nicht mit Pinkel? Nein, mit Metwurst. So heißt das in Norddeutschland, ja, aber, richtig, ne? Ja. Mhm. Aber Metwurst schmeckt so ähnlich. Das schmeckt auch gut, ja. Mm. Ja, da kann man auch frische Bratwurst noch dazu machen, ne? Das, auch, das klingt gut, das klingt das sehr auch gut. Gut. Ja. Oh. Kriegen Sie schon Appetit, was? Ja, und wie? Ja. Und wie, Doris? Schönes, deftiges Essen am Samstag, ne? Mhm. Was glauben Sie denn, Doris, wer sitzt bei uns im RTL-Promi-Taxi? Ich glaube, das ist der Herr Hafeting, ja? Das ist der blonde Mann, der die Politiker so schön nachmacht. Hm. Knackige Idee. Aber leider daneben, Doris. Daneben, also. Tut mir leid. Also, ja, probieren Sie es also, ne? Nochmal gleich so. In 20 Minuten wird bei uns gesungen. Vielleicht kommen Sie nochmal durch. Gut, ja, danke. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag, Doris. Danke, jo, tschüss. Nee. Der war es nicht, der Harpe Kerkeling. Wir haben noch jemanden in der Leitung. Das ist die Uschi Hess aus Altenkessel. Guten Morgen, Uschi. Jawohl, hallo, wunderschönen guten Morgen. Mhm, ja, morgen, also so Mittag, ne? Aber für ein paar... Ah ja, gut, ich habe auch noch nicht zu Mittag gegessen und solange ist für mich noch morgen. Oh, wunderbar, gut, da sind wir uns einig, Uschi. Uschi, wer sitzt denn im prominenten Taxi? Ich würde sagen, Hella von Sinnen. Hurra! Ganz genau. Woran haben Sie erkannt, die gute Hella? Also sofort, beim ersten, was Sie durchgegeben haben, wusste ich, wer das ist. Sowas kann nur Hella von Sinnen tragen. So ein Kleid, ne? Ja, so ein Kleid. So wie das Empire State Building. Ja, oder ja, genau. Esquire State Building, wie unser Taxifahrer das so schön durcheinander gekriegt hat. Ja. Gut, Uschi, Sie bekommen ein großes RTL-Badehandtuch von uns. Darf ich mal was fragen? Ja. Ich habe schon zwei. Ich habe schon mal eins gewonnen und habe schon eins vom RTL-Club geschickt bekommen. Darf da was anderes sein? Möchten Sie tauschen vielleicht mit einem Mikrofon raus? Früh aufstehen tun's, bevor der Tag beginnt. Jeder so, wie mag. Ein Handsegler tun's bei Sonnenschein und Wind. Jeder so, wie mag. Stewardessen tun es fast mit Überschall. Musiker auf Tournee tun's überall. Du's aus Leichtsinn oder Liebe, du's woanders oder hier, du was tu's mit mir. Fußballspieler tun es auf dem grünen Gras. Jeder so, wie mag. Unersättliche, die tun's im Übermaß. Jeder so, wie mag. Pianisten tun's am liebsten mit Musik, Kanzler tun's nur für die Politik. Tu's aus Leichtsinn oder Liebe, tu's woanders oder hier, tu was immer. Tu's mit mir. er mag. Jeder so, wie er mag. Autofahrer, tun's zur Vorsicht angeschnallt. Grüne tun's aus Prinzip nur im Wald. Du sollst Leichtsinn oder Liebe, tu's woanders oder hier. Tu, was immer du auch tun willst, aber bitte tu's mit mir. Ist das jetzt ein schmutziges Lied oder nicht? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, lieber Udo, du, mein Lieber. Es ist gleich 20 vor 1. RTL leider gut spielt. Und zwar in 10 Minuten das nächste Spiel. Es kann gesungen werden. Ja. Dazu gleich mehr in knapp 4 Minuten erkläre ich Ihnen, wie es geht. Und vor allen Dingen, um welchen Titel es geht, wollt ihr richtig singen zusammen. Alles klar, bis gleich. London Beat, I've been thinking about you. Es ist 12.42 Uhr, RTL leider gut. Okay, gleich geht's bei uns um Singsang. Sie können bei uns singen und zwar spielen wir die unvollendeten Hits, wären das gewesen. Wir brechen irgendwo einen Riesenhit ab und dann sind Sie gefragt, Sie sollten weiter singen. Ich sage Ihnen, welches Lied es sein wird, nämlich Monotonie von Ideal, also etwas aus der neuen deutschen Welle. Langsam schon die alte deutsche Welle, ne? Das ist Monotonie. Ich will jetzt nicht weiter singen, weil das sollen Sie ja gleich machen. Also alle die, die diesen Titel kennen, aber wirklich die, die den Titel kennen, können eine RTL-Reisetasche gewinnen. Rufen Sie jetzt an für die Unvollendeten 00352 1331 und haben Sie schon Mut, wenn Sie den Titel kennen, okay? Vollendeten. Ja, und jetzt wird's spannend, denn jetzt wird gleich gesungen bei uns. Am Telefon begrüße ich den Günther Vorjohann aus Duisburg. Guten Morgen, Günther. Hallo, Stefan. Sag ich immer noch guten Morgen, ich muss mir das mal abgewöhnen hier. Ja. Günther, die Kehle ist geölt. Jawohl. Ja, den Titel kennen Sie? Ja. Gut, Sie kennen auch das Spiel? Auch. Also gut, ich spiele Ihnen das Ding ein, das hört irgendwann mal auf. Und dann sind Sie gefragt, Günther, ja? Ist dann gut. Singen Sie einfach weiter. Okay. Achtung, hier kommt unser unvollendeter Hit. Unter Palmen, Campari auf Tahiti, Bitter Lemon auf Hawaii. Ich habe diesbezüglich nichts hinzuzufügen. Jawohl, richtig, super. Günther, das war's schon. Prima. Gut gesungen, textsicher. Sie, okay, danke. Sie mögen den Titel auch, ne? Ja. Und da gibt's natürlich eine Belohnung von uns, und zwar eine super RTL-Reisetasche für Sie, geht nach Duisburg. Super, vielen Dank. Ich wünsche auch Ihnen noch einen schönen Samstag. Danke gleichfalls. Und hier kommt der Titel nochmal. Mögen Sie ihn? Ja, ne? Klar. Ja, sehr. Gut, tschüss, Günther. Tschö. rechte Spur. Ich flieg nach Babylon. Hotel mit Vollpension. Minuten vor eins ist das war's von RTL und leider gut. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Viele tolle Preise haben wir verspielt. Am Montag können wir uns wieder hören in Guten Morgen Deutschland. Jetzt ist der Rolf für Sie da. Ganze 2 Stunden spielt er Ihre Musik. Also ich wünsche viel Vergnügen mit Wünsch dir was und tschüss. 13 Uhr die Nachrichten mit Friede Gutmann. Die Deutschen in Israel sollen ihre Koffer packen und das Land verlassen. Das hat die deutsche Botschaft in Tel Aviv empfohlen. Iraks Diktator Saddam Hussein hatte in den vergangenen Wochen mehrfach damit gedroht, im Falle eines Golfkrieges mit Giftgaseinsätzen gegen Israel vorzugehen. Die Deutschen werden aufgefordert, Israel bis zur Klärung der Lage umgehend zu verlassen. Der SPD-Geheimdienstexperte Penner rechnet im Falle eines Golfkrieges auch mit Terroranschlägen in der Bundesrepublik. Potenzielle Terrorkommandos seien vermutlich schon ins Land geschleust worden. Besonders gefährdet seien die Flughäfen in Frankfurt und Düsseldorf. Hier müssten die Sicherheitsvorkehrungen in der nächsten Woche verschärft werden, sagte Penner. Frankreich will sich in der Golffrage von den Positionen Washingtons lösen. Staatspräsident Mitterrand betonte, Frankreich sehe sich nicht als Gendarme der Welt. Paris werde nicht über den Rahmen der UNO-Resolution hinausgehen. Schon nach Ankündigung eines irakischen Truppenabzugs aus Kuwait werde Frankreich nach Ablauf der Frist am 15. Januar keine Soldaten mehr für einen Krieg aufbieten. Unterdessen laufen die Friedensbemühungen weiter. Vor seinem Treffen mit Assis am kommenden Mittwoch kommt US-Außenminister Baker einen Tag vorher zu einer Stippvisite nach Bonn. Dort wird er mit seinem Bonner Amtskollegen Genscher eine Lagebesprechung abhalten. Genscher hatte sich zuvor auch für einen Dialog der EG mit dem Irak ausgesprochen. Wer nicht schießen will, muss reden, sagte er. Die Post will die Telefongebühren anheben, dann nämlich, wenn sich Weigel mit seinen Plänen in der Koalition durchsetzen sollte. Der Finanzminister fordert von der Post eine Sonderleistung von 5 Milliarden Mark zur Finanzierung der Einheit. Dies sei nur durch den Griff in die Tasche der Telefonkunden möglich, sagte der Telekom-Chef Ricke. Zum Sport. Der Schweizer Daniel Maarer gewann die Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Hinter ihm belegten der deutsche Hannes Zehentner aus Eising-Pang und der Norweger Atle Skardal zeitgleich den zweiten Platz. Das waren die Nachrichten. Es ist 13 Uhr und 3 Minuten. Das Wetter. Es bleibt heute fast überall stark bewölkt. Nur vereinzelt bricht in den östlichen Landesteilen die Wolkendecke auf und lässt ein paar Sonnenstrahlen durch. Am Nachmittag ziehen vom Westen her erneut Regenwolken auf und bieten eine Neuauflage des winterlichen Schmuddelwetters. Von Schnee ist weit und breit nichts zu sehen. Heute messen wir Temperaturen um 5 Grad. Morgen soll das Thermometer gar auf 10 Grad hochklettern. Musik.